Don Juan, wie unsere Komödie ihn zeigt, ist nicht der Klassische, den wir kennen, sondern ein junger Mann, den wir noch gar nicht kennen. Vielleicht ist er ganz anders, als wir uns einen Don Juan vorstellen. Und vor allem kennt er sich selbst noch nicht. So jung ist er. Wir wollen sehen. Also Vorhang auf. Wir sehen eine Terrasse vor dem Schloss des Comtours von Sevilla, der später berühmt geworden ist, vor allem als steinerner Gast. Aber vergessen wir jetzt auch diese Legende, vielleicht stimmt sie gar nicht. Wir wollen sehen. Es ist Nacht, Spanisch, Musik aus dem Schloss, das hören Sie, ebenfalls Spanisch. Ein sehr junger Mann schleicht sich die Treppe hinauf, der Mond blinkt in seinem Degen und als er Stimmen hört, versteckt er sich hinter einer Säule. Was soll ein Mensch in dieser Finsternis? Ich fröstle. Und wenn dann noch die Pfauen kreischen, mir geht's durch Mark und Bein, bevor ich es höre. Don Juan! Don Juan! Palmen im Wind. Wie das Klingen eines Degens an steinernen Stufen. Ich kenne das, Doña Elvira. Ich höre das jede Nacht. Und jedes Mal, wenn ich ans Fenster trete, nichts als Palmen im Wind. Er ist gekommen, das weiß ich. Sein Schimmel steht im Stall. Das war Doña Elvira, die Mutter von Doña Anna. Und der junge Mann wird dringend erwartet, weil er nämlich der Bräutigam ist von Doña Anna. Und morgen soll die feierliche Hochzeit sein. Der alte Tenorio, Papa von Don Juan, ist einem Herzschlag nahe vor Sorge, dass sein Sohn, dieser Lümmel, das Datum der Hochzeit vergessen habe. Er macht sich nichts aus Frauen, so hören wir. Seine Geliebte sei die Geometrie. Ein Intellektueller offensichtlich. Schickt man ihn ins Bordell der berühmten Celestina, so spielt er dort Schach. So einer ist das. Jetzt versteckt hinter einer Säule, während Papa und Schwiegerpapa und Schwiegermama hochzeitsbereit sind. Ein Pater ist natürlich auch da. Die Maskerade hat begonnen. Ich bin die Frau und der Teich mit dem Mond dieser Nacht. Du bist der Mann und der Mond in dem Teich dieser Nacht. Nacht macht uns eins. Gesicht gibt es keins. Liebe macht blind, die dann Braut und Bräutigam sind. Wir warten auf den Bräutigam. Der Bräutigam ist da. Mein Sohn? Sein Schimmel steht im Stall. Ihr Sohn, Vater Tenorio, ist der zierlichste Reiter, der sich hier von einem Schimmel geschwungen hat. Ja, wo ist Doña Anna? Ich bin die Mutter der Braut, aber ich komme mir bräutlicher vor als mein Kind. Wir sind die Letzten ohne Larven. Hoffentlich hält er nicht mich für seine Braut. Auch du musst deine Larve nehmen, mein Gemahl. Brauch ist Brauch. Und wenn ich bitten darf, es werden keine Namen mehr genannt. Sonst hat die ganze Maskerade keinen Sinn. Und ob du es bist. Ich wette mein Leben, du bist's. Lass mich deine Hände sehen. Das muss ein Irrtum sein. Kein Mann hat Hände so wie du. Man hört uns. Gehen wir. Ein Wort, Vater Diego. Wer ist dieses schamlose Paar? Ich kenne ihre Stimme. Wenn das nicht die Miranda ist. Sie müssen sprechen mit ihr. Mit Miranda, der Dirne hier im Schloss? mit Doña Anna. Das arme Kind ist ganz verwirrt. Sie will sich verstecken. Angst vor dem Mann. Sie zittert an allen Gliedern, die Glückliche, seit sie weiß, dass er gekommen ist. Der zierlichste Reiter, der sich je von einem Schimmel geschwungen hat. Die? Weiter. Wieso dieser finstere Blick? Wäre unsere spanische Kirche nicht so verbohrt in die Idee der Wohlfahrt, die bald einen Zehntel aller einlaufenden Almosen verschlingt, dann könnte auch unser einer von einem Schimmel springen, Doña Elvira, anstatt von einem Maulesel zu rutschen. Diego. Weiter. Ich habe niemals geschworen, dass ich meine Untreue halte. Pater Diego, du scheinst zu vergessen, mein Lieber, dass ich verheiratet bin. Und wenn ich mich je, was der Himmel verhüte, in einen Jüngling verliebe, so betrüge ich einzig und allein meinen Gemahl. Nicht dich. Elvira. Das, mein Freund, ein für alle Mal. Psst. Gehen wir zu Doña Anna. Doña Elvira und Pater Diego, ihr Freund, entfernen sich. Es bleibt das Larvenpaar, dazu der junge Mann hinter der Säule. Irrtum. Wie kannst du so reden? Du meinst, ich kenne deinen Kuss nicht? Ich habe dich gefunden und erkannt. Warum gibst du es nicht zu? Du meinst, mit deiner Larve kannst du mich täuschen. Muss ich meine Larve lösen, damit du mich erkennst? Man wird mich auf die Gasse werfen, wenn ich ohne Larve bin. Miranda! Ich hure, ja. Wie kannst du es wagen? Ich liebe dich. Ich habe es gewagt, ja. Und ich habe dich gefunden unter Hunderten. Ich liebe dich. Warum erschrickst du? Ach. Sie haben mich umarmt, aber das war wie Wasser, das durch ein Sieb geht. Bis du mich gehalten hast. Mit deinen Händen. Du hast keine Erfahrung mit Frauen, hast du gesagt, und ich habe gelacht. Das hat dich verletzt, ich weiß. Und dann haben wir Schach gespielt. Schach? Da habe ich deine Hände entdeckt. Ich spiele nicht Schach. Ich lachte, weil du mehr ahnst als alle Männer von Sevilla zusammen. Ich sah dich vertieft in dein Schach. Der erste Mann, der den Mut hatte zu tun, was ihn wirklich gelüstet. Sogar im Freudenhaus. Ich heiße Don Rodrigo. Ausgerechnet. Was lachst du? Don Rodrigo. Du möchtest mich verhöhnen, weil auch der mich umarmt hat? Don Rodrigo. Ich kenne ihn und all die anderen, die sich nur durch Namen unterscheiden. Mich wundert oft, dass die sich selbst nicht verwechseln. Du kannst nicht wissen, wie anders du bist. Drum sage ich es dir. Und wenn ich trotzdem Don Rodrigo bin, wenn ich es schwöre, bei allem, was mir heilig ist, dann lache ich über alles, was einem Don Rodrigo heilig ist. Und halte deine Hände. Es sind die Hände, die mich zu mir selber tragen. Hände, wie nur einer sie hat. Und der bist du. Don Juan! Don Juan! Dort kannst du ihn sehen.